Anlässlich des 5. Internationalen Festivals zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan widmeten den herausragenden Persönlichkeiten Koreas das internationale und die regionalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, die internationalen demokratischen Organisationen, die Parteien, Gesellschaften, Organe und Persönlichkeiten verschiedener Kreise von vielen Ländern der Welt, die Ehrenfahnen, Medaillen, Ehrentitel, Preise, Urkunden und Geschenke. Die Ehrenfahnen für Genossen Kim Jong-un waren von dem internationalen, dem asiatisch-pazifischen, dem afrikanischen, dem arabischen, dem amerikanischen, dem europäischen und dem ozeanischen Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017. Präsident Kim Il-sung, Feldherr Kim Jong-il, antijapanische Heldin Kim Jong-suk und Staatsführer Kim Jong-un bekamen von der Australien DVK Freundschafts- und Kulturgesellschaft die Ehrenmedaillen und von der Stadtregierung San Miguel der ecuadorianischen Provinz Bolívar die Ehrenbürgerurkunden. An die Staatsführer Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un gingen die Urkunden von der Manuel Scorza Kulturgesellschaft Perus und dem bangladeschisch-koreanischen Freundschafts- und Solidaritätskomitee. Den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il wurden von der Russischen Union des Internationalen Friedensfonds die Urkunden und den Genossen Kim Jong-il und Kim Jong-un von der Sri Lanka Volkskorea Freundschaftsgesellschaft die Urkunden des Mannes des Jahrhunderts verliehen. Den Genossen Kim Jong-un zeichnete die Solidaritätsorganisation der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas mit der Gedenkmedaille zu ihrem 50. Gründungstag und die Sukarno Bildungsstiftung Indonesiens mit der Urkunde für den Ehrenführer aus. Ihm richtete weiter die mongolische GmbH Home den Preis der antijapanischen Heldin der DVK Kim Jong-suk, die nepalesische Journalistengesellschaft die Urkunde des großen Helden des Jahrhunderts und die mexikanische Sozialistische Partei des Volkes, die russische Gesellschaft für Freundschaft und kulturelle Zusammenarbeit mit der DVK, die russische Gruppe für Solidarität mit der DVK und die kuwaitische Gesellschaft der Journalisten Asiens die Belobigungsschreiben. Beim Genossen Kim Jong-un gingen die Geschenke ein, von dem mongolischen und dem zyprischen Vorbereitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017, der zyprisch-koreanischen Kultur- und Freundschaftsgesellschaft, der Organisation für afroasiatische Völkersolidarität, der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea, der lautisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan, der finnisch-koreanischen Gesellschaft, dem ecuadorianischen Komitee zur Unterstützung der unabhängigen friedlichen Wiedervereinigung Koreas, der ecuadorianischen Karanda-Gesellschaft für Freundschaft, kulturellen Austausch und Solidarität mit dem koreanischen Volk, dem Generalsekretär des Zentralvorstandes der mexikanischen Sozialistischen Partei des Volkes, dem Generalsekretär des ZK der KP Nepals, marxistisch-leninistisch, dem Vorsitzenden der brasilianischen Partei für freies Vaterland, dem Generalsekretär der peruanischen Volksfront der Arbeiter, Bauern und Studenten, dem Vorsitzenden der slowakisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, dem Vorstandschef der chinesischen Pekinger Kultur GmbH Ji Song Chang und dem Präsidenten der deutschen Firma Asia World Network.